Testband Kammerton A. 10 Uhr morgens. Start mit 0. Noch einmal. Und ein drittes Mal. Bremen, Kurfürstenallee 26C. Ein unauffälliger Neubau an der Ausfallstraße Richtung Autobahn. Ein älterer Herr sitzt in seiner Einzimmerwohnung. Vor sich ein Tonbandgerät, in der Hand eine Stimmgabel. 11 Uhr, Kammertontest. Start bei 20. Ein Mann und sein Bandgerät. Noch einmal. Rätselhafte Tonaufnahmen entstanden Mitte der 60er Jahre. Das war nicht so gut. Scheinbar nichtssagende Schnipsel, konserviert auf winzigen Tonbandspulen, verwahrt in den Originalschachteln. Und erst jetzt, Jahrzehnte später, wieder aufgetaucht. Dritter Test. Kammerton A. Start mit Nummer 40. 6 Uhr nachmittags. Eine Stunde nach Fabrikschluss. Noch einmal. This is Harry Frohman speaking. Die letzten Lebensjahre des Comedian-Harmonists Harry Frommermann in Bremen. Ein Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Harry Frohman war ein sehr elegant gekleideter Mann, muss ich immer wieder sagen. Er war nicht besonders groß, eine sehr zarte, schmale Person, immer elegant. Jürgen Wehrmann hat Harry Frommermann, der sich seit seiner Einbürgerung in die USA Frohman nannte, Mitte der 60er Jahre in Bremen kennengelernt. Als er das erste Mal zu mir ins Büro kam, trug er einen hellen Staubmantel, das war damals üblich noch, trug einen Seidenschal und gelbe Nappa-Lederhandschuhe. Er hatte stets sehr gepflegte Schuhe und einen sehr gepflegten Anzug. Und auch als ich mal mit ihm zum Kaffeetrinken war, da konnte ich beobachten, mit welcher Akribie dieser Mann seine Kleidung auch behandelte. Dann ist mir dann auch klar geworden, dass er diese Ideen mit der Musik, mit der gleichen Akribie behandeln würde. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 12. Erst 1963 ist er im Sommer gekommen, hatte seine ganzen Kisten dabei, damals auf dem Passagierdampfer Berlin, und ist dann in Bremerhaven angekommen. Meine Mutter und ich waren zu der Zeit in Urlaub auf Jüst. Und gesehen habe ich ihn das erste Mal, als er da aus dieser Inselbahn an dem Inselbahnhof da ausstieg. Und da haben wir dann den Urlaub eben noch ein, zwei Wochen zusammen verbracht. Und dann sind wir gemeinsam hin nach Bremen gefahren. Erik von Späth, dem Harry Frommermann zu einem väterlichen Freund werden sollte. Auch Eriks Mutter Erika von Späth erinnert sich genau an die erste Begegnung. Anderthalb Jahrzehnte zuvor, in der Nachkriegszeit. Ich war bei Freunden in Braunschweig gewesen und das war 1948, noch vor der Währung. Und dann war ich mit dem Zug in Hannover, wo ich umsteigen musste, nicht mitgekommen. Und da ich aber nach Hause wollte, bin ich dann mit der Straßenbahn rausgefahren bis zur Conti-Fabrik und habe mich da an die Landstraße gestellt. Und da kam aus der Ferne ein BMW und ich habe gewinkt, und plötzlich, wie der Wagen an mir vorbeifährt und hält, da sehe ich, dass ein amerikanisches Nummernschild dran ist und ein Herr steigt aus und da sage ich, oh, ich hatte nicht gesehen, dass Sie ein Amerikaner sind, sagte ich in Englisch zu ihm, und dann möchte ich doch lieber nicht mitfahren, worauf dieser Herr sich vorstellte. Und ich nusselte meinen Namen auch, bin dann also auch mitgefahren und wir haben uns ja nett unterhalten, alles in Englisch. Und Plötzlich sagte ich zu ihm, wir können uns aber auch ruhig in Deutsch unterhalten. Ne? Worauf er sehr erstaunt war und er sagte, warum? Ich sagte, Sie sind Deutscher, zumindest deutscher Abstammung. Und dann sagte ich, und zwar haben Sie irgendetwas mit dem Showgeschäft zu tun gehabt. Da war er sehr erstaunt und wir hatten irgendwie einen guten Draht zueinander und haben viel geflaxt. Und plötzlich dann hat er mir auch gesagt, dass er von den Comedian Harmonists ist. Erika von Späth in einem Radiointerview 1984. Obwohl sich 1948 ihre Wege schon bald wieder trennten, blieben Harry Frommermann und die Bremerin über all die Jahre in brieflichem Kontakt, bis der ehemalige Comedian Harmonist sich Anfang der 60er Jahre dazu entschloss, aus dem ungeliebten amerikanischen Exil nach Deutschland zurückzukehren. We can try. What, right now? Consulate General of the Federal Republic of Germany, 460 Park Avenue, New York, June 20th, 1962. Mr. Harry M. Frohman, 252 West 85th Street. The police authority in Bremen has granted permission to you to enter the Federal Republic of Germany. After your arrival in Germany, a special residence permit will be issued to you. Very truly yours, W. Krieger, Consular Secretary. In seiner New Yorker Wohnung haben sich Nachbarn versammelt, um Abschied zu nehmen. Eine anrührende Szene, die sie für Harry Frommermann zur Erinnerung auf dessen Tonbandgerät mitschneiden. So, first starts our dear friend Harry. Come on, Harry, say something or do something. Oh, this is on already? Yeah. Yes. Come on, go on, do something or say something. Hello, hello, this is Harry Frommermann. I want to say goodbye to everybody and to thank everybody from the bottom of my heart for all the nice days, years and hours I spent with all of you folks, especially the girls downstairs. Downstairs? Yes. Erika Schön, Erika Süß and Clara Schönberger. Schönberger with umlaut, please. Now I give you a little example of some doodlings. Thank you. Okay, now it's your turn. I want you to say something. I can't sing, but I want to wish Mr. Frohman a very happy voyage over and lots of luck in the old country, you know, in his new enterprise. It was very nice having him, and we're very sorry to lose him. Bon voyage. Well, Dad, it was very nice to meet you. And I always liked you very much, and I feel very sorry when you leave, because I will miss you very much. Because I always enjoy talking to you. And I learned a lot from you. Weil ich dich heute verlassen muss. Und sage mir auf Wiedersehen, Lebon. Wir haben uns so heiß geliebt. Und unser Glück war nie getrübt. Drum sag ich dir auf Wiedersehen, Lebon. It was a real pleasure to know you. I wish you lots of luck. And I wish you good luck with Erika in Germany. And give her a kiss for me too. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freu mich auf ein Wiedersehen, auf Wiedersehen. Anmeldebestätigung. Harry M. Frohman, verheiratet, Konzertartist, geboren 12.10.06 in Berlin, Staatsangehörigkeit USA, Religion, evangelisch, hat sich als wohnhaft in Bremen angemeldet. Tag des Einzugs 9. August 1962. Bremen den 14. August 1962, Dienststempelunterschrift 7. Polizeirevier, Meldestelle. Im Gepäck brachte frommer Mann außer seiner robusten und oft genutzten Ampex-Bandmaschine noch etwas mit nach Bremen, die Idee zu einem vielstimmigen Ein-Mann-Orchester. Many years after the war, I conceived the idea of doing something by myself, without the aid of personnel. Through multiple tape recordings, it has become possible to record a whole instrumentation by myself, doing one part after another and synchronizing them one on top of each other. In den USA arbeitete ich eine eigene Sache aus, einen One-Man-Act. Harry Frohman, The Vocal Orchestra. Brief an den Musikerfreund Fried Walter. Bremen, den 10. Juli 1963. Dieses Vocal Orchestra besteht aus einem Männchen, das, schüchtern komisch, über 20 verschiedene Orchesterklänge imitierend mit sich selbst auf Band synchronisiert, um einen Hintergrund für die Melodielinie zu haben. Letztere bringt er mit Mikrofon und einem Bandgerät als einzigem Partner vor Publikum zu Gehör, indem er von einem zum anderen Instrument hinüberwechselt, also eine Art Stimmakrobatik. Ich machte drüben ein Probeband mit minderwertigen Geräten, um mir selbst erstmal den Beweis zu erbringen, ob es physisch überhaupt von mir durchführbar wäre. As an example of a well-known orchestral piece, which no doubt you have heard, here is, for demonstration purposes, a short version of Rimsky-Korsakow's Flight of the Bumblebee. Das hatte er in Amerika schon sich überlegt. Denn er wollte nicht nochmal mit einer Gruppe etwas zu tun haben, von der er abhängig, dass er von mehreren Menschen abhängig war, sondern er wollte was alleine machen und hatte sich dieses also überlegt und hatte es in 1958 in Amerika auch schon ausprobiert in einem Studio. Das war der Hummelfluch. Das Originalband wurde in den USA auf recht primitiven Geräten mit 38 cm pro Sekunde aufgenommen. Ich machte 12 Synchronisationen übereinander. Dann wurde es in einem Labor durch einen Entzerrer geschickt und kopiert, um dann erst durch ein Echogerät nochmals kopiert zu werden. Das Originalband ist stellenweise verblüffend im Klang. Wenn es auch noch Schlacken in meinen Bum-Bums und Tütüts und Atmen aufweist. This is Harry Frohman. Thank you for listening and I hope you enjoyed this little sample. Um ein Stück von 3 Minuten Länge mit 12 Synchronisationen aufzunehmen, vergehen 8 Stunden. Das hieße fast 84 Stunden für ein Programm von 40 Minuten. Was für eine Sache habe ich mir da eingebrockt? 8, 2, 3, 4. Herr Frohman kam Anfang 66, muss das gewesen sein, zu mir ins Büro und hatte die Idee, eine Kopieranlage zu erstellen, mit der er die Möglichkeit hatte, Stimmen mit wenigen Kopierprozessen aufzunehmen. Jürgen Wehrmann, damals Mitarbeiter der Firma Telefunken in Bremen, ein gefragter Spezialist für Tonbandmaschinen. Das heißt, er wollte die gesamte Gruppe der Comedian Harmonists aufnehmen mit einer Stimme auf verschiedenen Spuren, diese Spuren zusammenmischen und daraus dann ein Endprodukt zu machen, das den Harmonists ähnlich war. Zuerst habe ich Herrn Frohman für einen Spinner gehalten, weil zu der Zeit die Technik noch gar nicht so weit war, dass man mit wenigen Kopierprozessen 32 Stimmen zusammenbringen konnte. Herr Frohman legte aber Wert darauf, dass das alles geheim blieb. Es sollte nichts an die Öffentlichkeit kommen. Und wir haben die Anlage gebaut und sie hat funktioniert. Harry Frommermanns letzte Lebensjahre in Bremen. Ein Mann, der zwar recht genaue Vorstellungen hatte über das, was er künstlerisch von der Zukunft erwartete, der aber andererseits immer wieder gepackt wurde von der übermächtigen Erinnerung an die kurzen, intensiven Jahre des Ruhms. Die verschämte Trompete, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie eben hörten, machte ich mit der Stimme. Harry Frohman, Gründer der Comedian Harmonists. Diejenigen unter Ihnen, die unsere Konzerte miterlebten und gar unsere Programme aufbewahrten, werden sich vielleicht noch an meinen früheren Namen Frommermann erinnern, den ich später auf Frohman verkürzt habe. Hier also ist die Geschichte unserer Entstehung und unseres Aufstiegs bis zum Jahre 1935, dem Jahre unserer erzwungenen Trennung in Deutschland. Deckblatt zum Manuskript Geschichte der Comedian Harmonists von und mit Harry Frohman. Achtung Technik, Stereoaufnahme 19 cm pro Sekunde. Unter Briefen, Fotos und ungezählten anderen Dokumenten aus dem Nachlass Harry Frommermanns fand sich auch das handschriftlich minutiös korrigierte Typoskript einer geplanten Radiosendung, die er verschiedenen Rundfunksendern anzubieten versuchte. Und er hat sich damals, es muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein, an sein Tonbandgerät gesetzt und seine eigene Fassung der Geschichte aufgenommen, die aber offenbar nie gesendet worden ist. In einem alten, unbeschrifteten Bandkarton ist sie wieder zum Vorschein gekommen. Die Originalaufnahme aus dem Wohnzimmer des Harry Frommermann. Technik, Band ab. 1926 war ich noch ein junger Schauspieleranfänger unter Pescator an der Berliner Volksbühne und durfte neben Alexander Granach, dem damals prominenten Charakterschauspieler, eine winzige Rolle spielen. Eines Tages stellt er mich Asta Nielsen, der Diva des Stummfilms, und ihrer Tochter Jester vor. Jester Nielsen und Granach schwärmten in jenen Tagen für ein aufsehenerregendes Gesangsquartett, die amerikanischen Revelers, für die auch ich mich sofort begeisterte. Hören Sie mal. Frohman, Doppelpunkt. Von dieser seinerzeit für Europa ganz neuen Art zu singen, war ich derart hingerissen, dass ich fand, eine ähnliche Gruppe müsste es auch hier geben. Von dieser seinerzeit für Europa ganz neuen Art zu singen, war ich derartig hingerissen, dass ich fand, eine ähnliche Gruppe müsste die es Idee auch verfolgte geben. Mich. Die Idee verfolgte ich faselte von ich faselte ihnen von und summte ihnen nur noch ihre Dudeleien. Gedankenstrich, Klammer, summt. Ich entschloss mich, ein solches Ensemble hier in Deutschland aufzubauen. Ich gab eine Annonce im Berliner Lokalanzeiger auf. Achtung, selten! Schöne Stimmen gesucht, Tenöre und Bässe für neuartiges Gesangsensemble. Das war im November 1927 und ein Klavier war sehr schnell gemietet und ich wartete. Es kamen und sangen ungefähr 70 Menschen, die eine Schlange von meiner fünften Etage bis auf die Straße bildeten. Es kamen Leute, die behaupteten, Sänger zu sein. Viele hatten aber weder Stimmen noch musikalische Kenntnisse. Andere hingegen konnten es sich nicht leisten, an eine neue, fragliche Sache Zeit zu verlieren. Damals gab es viele Arbeitslose und alle, die kamen, hofften, eine Anstellung zu finden. Nach vergeblichem Anhören so vieler, teils ungeeigneter, teils nicht interessierter Bewerber war ich schon ganz verzagt. Da schob sich noch ein stattlicher junger Mann durch die enge Tür meiner Mansarde und stellte sich als Robert Piperdi vor. Ich sagte ihm sofort, dass ich keine Proben bezahlen könne. Darin hatte ich ja jetzt schon Routine nach all den anderen. Auch Herr Piperdi fand meine Idee sehr interessant und sang mit seinem schönen, tiefen Bass einige Opernarien und Lieder vor. Es stellte sich heraus, er konnte Musik vom Blatt absingen, die ich zu diesem Zwecke mit Jazz-Synkopen versehen hatte. Er war einverstanden mitzuwirken. Daraufhin stieg mein Stimmungsbarometer erheblich. raffinierte Dialektik, die ihn befähigte, später unser Sprecher in geschäftlichen Angelegenheiten zu werden. Auch erkannte er, dass es nicht so leicht sein würde, die geeigneten Sänger für diesen modernen Stil zu finden. Und bald brachte er Ari Leschnikow, einen bulgarischen Tenor, zum Vorsingen. Leschnikow sang mit einer fast exotischen Silberfadenstimme von unglaublicher Höhe und Liebreiz, dass ich heimlich betete, er möge sich auch einverstanden erklären, mitzumachen. Und er willigte ein. Durch Leschnikow kam ein Bariton, Roman Zizowski, ein polnischer Sänger von hoher Musikalität. Zizowski war schon in Deutschland als Solist an der Oper und in Oratorien tätig gewesen. Er studierte in Berlin, um sich stimmlich zu vervollkommnen. Als er mit seiner warmen, kraftvollen Stimme vorsang, mochte man nicht aufhören, ihm zu lauschen. Auch er war einverstanden mitzumachen. Erwin Boots stieß zu uns, ein unerhört begabter Pianist, der gerade sein Studium an der Meisterklasse der Staatlichen Musikhochschule beendigt hatte. Boots beherrschte alles, vom schwierigsten Liszt- und Chopin-Etüden bis hin zum damals modernen Jazz. Aber er konnte auch mit Katzenpfötchen Schmalz aus meinem alten Leihklavier hervorzaubern. Das gab den Ausschlag. Und Boots war auch einverstanden. Also, Boots wiederum kannte einen Tenor von der Musikhochschule, Erich A. Collin, der für uns wie geschaffen war. Collin entsprach den hohen musikalischen Anforderungen, die an einen zweiten Tenor gestellt werden mussten, und hatte darüber hinaus einen köstlichen Sinn für Humor. Ausrufezeichen. Übrigens schrieb er später ganz ausgezeichnete Texte für einige unserer Lieder, wie Ungarischer Tanz Nummer 5 von Brahms oder Tag und Nacht für Night and Day. Machst du mich wohl leiden? Du bist nicht bescheiden. Aber zurück zu unserer Geschichte. Was heute als selbstverständlich gilt, dass Konzerte der leichten Muse in den Tempeln seriöser Musik stattfinden, galt Anfang der 30er Jahre als undenkbares Wagnis. Jedoch mit dem Wachsen unseres Repertoires hatten wir bald abendfüllende Konzerte und unser Publikum, jung und alt, wie auch die Musikkritiker, kamen in unsere ausverkauften Konzertsäle. Darf ich dich dann küssen? Jetzt Zigeuner, spiel wie toll, spiel, dass mein Herz für schlagen soll. Denk in die Liste, setze bei mir und dein liebes Gefühl mobil. Spiel Zigeuner, was dein Herz dir singt, spiel Zigeuner, bis die Seite springt. Spiel von Sehnsucht und Liebe, von Lust und Schmerz. Trotz nicht abreißender Erfolge sollte der Fröhlichkeit der Comedian Harmonists bald ein Ende gesetzt werden. Durch plötzlichen Beschluss der NS-Reichsmusikkammer war uns Anfang 1934 jedes weitere Auftreten wegen entarteter Kunst untersagt worden. Heute Nacht wurde nie. Frohmann, Doppelpunkt, es gab auch Störenfriede, handschriftlich, die während wir sangen. Ob aus Überzeugung oder bestochen, Juden raus in den vollen Saal schrien. Einmal wurden sie vom erbosten Publikum fast vom Rang in den Saal geworfen. Zum Glück gab es Leute mit kühlem Kopf, die sie hinausführten, denn hätten sie, handschriftlich, so einen Herrn hinunterwerfen lassen, wir hätten unter den furchtbarsten Folgen leiden müssen. Punkt, Punkt, Punkt. Wir wussten, unsere Tage frei in Deutschland zu arbeiten waren gezählt. Mit systematischem Eifer wurden die Hetzreden, wo wir auch hinkamen, vor jedem Konzert gehalten und unser Publikum reagierte fast immer in gleicher Weise mit Ovationen, als ob es sich seit dem ersten Vorfall herumgesprochen hätte. Seit Eine Trennung war nicht mehr zu umgehen. Mir war darum zu tun, die Comedian Harmonists als ganzes Instrument zu erhalten. Doch waren meine Versuche umsonst. Bande an Familie und erworbenen Besitz veranlassten die sogenannten arischen Kollegen, in Berlin zu bleiben, obwohl ihnen die Welt offen gestanden hätte. Wir Nicht-Arier, Colin Zizowski und ich, gingen Anfang 1935 nach Wien, wo wir uns unter unserem Namen Comedian Harmonists mit österreichischen Sängern und einem Berliner Pianisten neu organisierten. Erstens war ich als Gründer und Arrangeur dabei und außerdem war dem in Berlin verbliebenen Teil der Gruppe der Name Comedian Harmonists als undeutsch verboten worden. Naja. In den 60er Jahren war von den Comedian Harmonists in der Öffentlichkeit kaum noch die Rede. Das änderte sich in den 70ern, als Neuauflagen der alten Platten auf den Markt kamen und auch die Medien begannen, Interesse zu zeigen. Einer der ersten, der sich mit der Geschichte des Ensembles befasste, war Radio Bremen-Mitarbeiter Ingolf Wachler. Er führte 1972 das einzig bekannte große Interview mit Harry Frommermann. Harry Frommann, meine Damen und Herren, ist der Begründer der Comedian Harmonists gewesen, jener Gesangsgruppe, die nach dem Vorbild The Revellers entwickelt, bis zum Ausbruch des Dritten Reichs in Deutschland Begeisterungsstürme entfachte. Die Comedian Harmonists waren nicht nur ein musikalisches, sie waren ein kulturelles Phänomen. Harry Frommann lebt heute in Bremen. Wir durften ihn besuchen. Ingolf Wachler erfuhr bei diesem Besuch, was den jüdischen Mitgliedern der Gruppe nach der Zwangstrennung 1935 widerfahren ist und wie sie versuchten, unter dem Namen Comedy Harmonists an die alten Erfolge anzuknüpfen. So gingen wir dann nach Wien. Nun war natürlich auch die Frage, wie ersetzen wir die alten Mitglieder? So traf es sich, dass in Berlin ein gewisser Ernst Engel im Jockey Barpianist war, aber er war in Wirklichkeit ein Sauerschüler, ein Konzertpianist, der auch Jazz spielen konnte und sich sein Geld, sein Leben in Berlin in der Jockey Bar verdiente. Er war ausgezeichnet und stieß dann später zu uns in Wien, wo wir dann mit zwei anderen Österreichern, einem Bass Rudi Mayreder und einem Tenor Rexeis, das Ensemble neu aufbauten. Wir studierten dort mit Engel zusammen ungefähr von April bis August, gingen dann als erstes Engagement nach Juan-le-Pin. Anschließend kamen wir ins Théâtre L'ABC in Paris und dort stieß auch Engels Frau zu uns, Nina genannt, eine bildhübsche Erscheinung mit großen strahlenden Augen. Sie riss, wie der Berliner gesagt hat, ein Loch in die Luft, wo sie auch erschien. Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee. Du passt so gut zu mir, so wie der Tag um mich. Der Gedanke, den du denkst, mir dieselbe denk ich längst. Und ich weiß schon früh, was du mir haben schenkst. Die Comedy Harmonists werden international gefeiert. Es folgen Tourneen durch Skandinavien, Frankreich, England, die Niederlande und Russland, Gastspiele in Südamerika und Australien. In Sydney dann die Nachricht vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Von einer anschließenden USA-Tour können sie nicht mehr nach Europa zurückkehren. Wir versuchten, in Amerika noch Engagements zu bekommen. Wir bekamen auch einige in kleineren Städten. Aber unsere englische Aussprache mit dem deutschen Akzent war uns im Wege. Was nun tragisch an der ganzen Geschichte war, dass wir wohl gelitten waren als Emigranten in Amerika. Und uns nichts geschah, im Gegenteil. Sie waren furchtbar nett, egal wo wir auch hinkamen. Aber so wie wir den Mund auftaten und unsere Sprache uns ein Bein stellte, machte sich der Unterschied zwischen einem Sänger und einem Instrumentalisten, der nur Flöte oder Geige spielt und still auf seinem Stühlchen sitzt und vor sich hin spielt, einen großen Unterschied. Ich verblieb in New York und hoffte, dass ich mit irgendwelchen Studenten etwas Neues aufbauen könnte, was sich als Unmöglichkeit erwies. Die Gruppe wurde niemals etwas, die neue Gruppe, die ich aufzubauen versuchte. Und so fristete ich mein Leben, bis ich dann eines Tages einen Anruf vom FBI erhielt. Würden Sie in die Armee eintreten, wenn Ihnen die Chance gegeben würde, in Amerika zu verbleiben und amerikanischer Staatsbürger zu werden? Worauf ich sagte, ja, in Deutschland will man mich nicht. In Österreich will man mich nicht. Wenn ich die Chance habe, dass das meine zweite Heimat wäre, warum soll ich nicht mein Schärflein dazu beitragen, wie jeder andere auch? Und so blieb ich dann in Amerika. Tippitin. Die letzte Aufnahme, die die Comedy Harmonists 1940 für die Plattenfirma His Master's Voice einspielten. Fünf Jahre später, 1945, kommt Harry Frommermann als Mitglied der US-Armee nach Deutschland zurück. Auf dem alten Kontinent versucht er, wieder Fuß zu fassen. Dann hatte Herr Frommermann gleich gesagt, also ich muss mir ja nun eine Existenz aufbauen. Er lebte in Scheidung mit seiner Frau. Sie hatten sich ja in Amerika trennen müssen, weil er erst als Dolmetscher nach Nürnberg gegangen war. Zu den Kriegsverbrecherprozessen. Bei einem katholischen Geistlichen war er, einem Kaplan Welsh, glaube ich, dem war er zugeteilt. Und dann ergab sich für ihn die Möglichkeit, beim Rias wieder da einzuspringen. Und das hat er dann über 2 Jahre ungefähr gemacht. Und was er da eigentlich genau gemacht hat, weiß ich gar nicht mal. Er sprach ja immer sehr, sehr wenig von früher, das wollte er nicht. Von Bremen aus nimmt Harry Frommermann Kontakt zu alten Freunden auf. Von ihnen erhofft er sich Hilfe und Vermittlung für seinen Neubeginn in Deutschland. In einem Brief, den er 1963 an den Berliner Kabarettisten Günter Neumann und dessen Frau Tatjana schreibt, erzählt er, was er in der Nachkriegszeit beim RIAS getan hat. Ihr wisst, dass ich beim RIAS außer den bekannten Programmfragen noch verwaltungstechnische Dinge erledigte. So handelte ich Geld von Magistrat und Postwesen für uns aus, das tatsächlich dem RIAS zugute kam, fand das Gebäude in der Kufsteiner Straße, das ich der Kontrolle der Militärregierung enteiste, da es früher der IG Farben gehörte. Außerdem war ich für die Planung der Studios, des Senders etc. mitverantwortlich, wie auch für den Ankauf von neuen Studio- und Sendegeräten. Aber später weiß ich, da hat Colleen in Amerika eine Gruppe wieder aufgebaut. Und die sind nach Deutschland gekommen und sind in Norwegen gewesen. Und dann hat plötzlich Erik Collin telegrafiert an Harry, du musst sofort einspringen, da ist einer auf dem Operationstisch verstorben. Und das hat Harry dann gemacht, hat ein Zimmer abgeschlossen und ist nach Bergen wohl gefahren. Und es war natürlich für ihn sehr, sehr schwierig, weil er ja nun jahrelang nicht mehr auf der Bühne gestanden hatte. Und die hatten ein völlig neues Repertoire. Und dann haben sie Tourneen unternommen. Aber 3 waren auch sehr aktiv. Aber die anderen 3, denen war einfach der Ruhm zu Kopf gestiegen. Und die wollten nicht proben genügend. Und da hat Harry gesagt, das hat absolut keinen Zweck. Also eingehen und untergehen mit den Comedian Harmonists möchte ich nicht erleben. Und leider Gottes ist die Gruppe dann aufgeflogen. Das war in Norwegen. Ich weiß nicht, wo sie eigentlich aufgeflogen ist, aber ich glaube in Norwegen, ja. Also auf jeden Fall hat die Gruppe nur ein halbes oder dreiviertel Jahr existiert. Ich blieb in Europa und wurde künstlerischer Beirat am Radio Rom. Die leichte Musikabteilung war völlig verwahrlost durch den Krieg. Stil, Produktion, Regie, Arrangements, Technik, alles musste umgekrempelt werden. Dann sollte ich eine italienische Gruppe fürs Radio zusammenstellen, was ich auch tat. Eine Gruppe mit zwei Frauen, Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass und meine Wenigkeit als verrostete Trompete plus Pianist. Ich schrieb mir die Finger wund, aber wir hatten 60 15-Minuten-Sendungen unter dem Namen Harry Frohman and His Harmonists und es war ein großer Erfolg. Das war im Jahre 1949 bis 1951. Zurück in den USA gab mir niemand etwas für meine europäische Tätigkeit oder Erfahrung, obwohl ich die zwei Diplome dort machte. Eines in Radio, das andere in Fernsehproduktion. Für dortige Verhältnisse war ich zu alt, über 35, um unter einem jüngeren Chef anzufangen. Sie haben dort Angst vor Spannungen dieser Art. So verdiente ich mir mein Brot als ungelernter Arbeiter in einer Fabrik. 6 Jahre. Dann heiratete ich übereilt, was sich als grenzenloser Fehler erwies, und lebe seit 1960 getrennt von meiner Frau. Erlernte Buchhaltung und beschloss endlich hierher nach Deutschland zu kommen, um meine Angelegenheit in Ordnung zu bringen, um mich wieder künstlerisch zu betätigen, bevor ich zu alt werde. Was Harry Frommermann in diesem Brief an seine Berliner Freunde nicht erzählt, ist die Geschichte seiner Beziehung zu Erika von Späth. Inzwischen hatten wir eine Korrespondenz wieder aufkommen lassen. Er schrieb mir noch unter meinem alten Namen, ich hatte inzwischen geheiratet, hatte einen kleinen Sohn bekommen und war gerade schon wieder geschieden. Dann haben wir eine Korrespondenz angefangen, die wurde sehr, sehr intensiv. Ich schrieb ihm, du hast ja wohl deine Wiedergutmachung wieder angemeldet. Und da schrieb er, da halte ich gar nichts von, da kriege ich nicht einen Pfennig. Und immer wieder habe ich gebohrt und geschrieben, also sowas, das gibt es ja wohl nicht, dass man das nicht wenigstens versucht und Zeit hast du ja auch genug, also nun mach das. Und das hat er dann tatsächlich gemacht und dann kam er im Februar 62, da war der Beweis der Notlage erbracht von ihm und da wurde eine Entschädigungsbearbeitung vorgezogen. Und die wurde noch mehr vorgezogen, falls er nach Deutschland käme. Und das hat er dann also tatsächlich ganz schnell über die Bühne gezogen und schrieb mir dann im dritten Brief, glaube ich, also ich komme nach Bremen. 2, 3, 4, 1, 3. Hey, what are you doing here? I, the tape recorder. Now then, what do you want here? Ha, ha, ha, that's a good one, a guitar, but that has 6 strings. We can try. Harry Frommermann hat sich mit seinem Leben in Bremen arrangiert. Als anerkanntes Opfer des Naziregimes bezieht er eine Rente, die ihm ein bescheidenes Auskommen sichert. Aber er ist noch nicht bereit, sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Über Jahre arbeitet er hartnäckig an seinem Comeback. Mit seinem Vocal Orchestra, seinem polyphonen Ein-Mann-Orchester, will er zurück auf die Bühne, ins Radio, Fernsehen und auf Schallplatten. Ich hatte den Eindruck, dass er mit dieser Maschine bzw. mit der Aktion zumindest das, was vorher gewesen ist, wieder aufleben lassen wollte. Das hat er mir also ganz klar gesagt. Und deshalb wollte er diese Stimmen alleine alle nachmachen. Ich habe ihn ein paar Mal dabei beobachtet, wie er Stimmen nachmachte in seiner Wohnung. Und da muss ich sagen, da war ich mit einmal wieder so verblüfft, dass ein Mensch einen solchen Stimmenumfang oder solche Stimmenumwandlung überhaupt möglich machen kann. Wir hatten verschiedene Mikrofone ausprobiert und dabei hat er mir dann die Stimmenveränderung und Stimmenänderung vorgeführt. Es war für mich beinahe als Techniker unverständlich, dass ein Mensch das so kann. Ich hätte das mit einer Maschine genauso hingekriegt. Aber er hat das mit der Stimme hingekriegt. Und das war das Entscheidende. Harry M. Frohmann an das Zweite Deutsche Fernsehen Mainz. Erlaube ich mir, Ihnen in der Anlage einige Ideen zu unterbreiten, um Ihnen etwas mehr Auskunft über das, was ich vielleicht für das Zweite Deutsche Fernsehen tun könnte, zu geben. Ferner füge ich auch einen mehr detaillierten Lebenslauf wie eine kleine Kostprobe auf Band, 19 cm pro Sekunde, bei, um Ihnen eine Idee von meinen synchronisierten Instrumentalimitationen zu geben. Hochachtungsvoll. ZDF Mainz, Herrn Harry M. Frohmann, Bremen. Sehr geehrter Herr Frohmann, im Nachgang zu unserem Schreiben geben wir Ihnen in der Anlage Ihre Bewerbung, leider ohne positive Nachricht für Sie, und das uns vorliegende Probeband zu unserer Entlastung zurück. Mit freundlichen Grüßen, Zweites Deutsches Fernsehen, Hauptabteilung Unterhaltung, Musik. Dann hatte er dieses Lied angefangen, oder wollte er machen, ich habe noch einen Koffer in Berlin. Dann musste er erst mal wissen, den Komponisten, und ob er das machen durfte. Und bis das alles raus war, da wurde der Schlager schon wieder unmodern. Und insofern hat er da so viel mit rumexperimentiert, dass er schon, ich glaube, damals schon bald gemerkt hat, dass das gar nicht machbar war. Harry, hold it for a moment. That never is a guitar. But now let's try for a samba. So sehr sich Harry Frommermann jahrelang darum bemühte, Fernsehproduzenten, Plattenfirmen und Rundfunksender für seine Idee zu begeistern, am Ende musste er wohl einsehen, dass es ihm nicht gelingen wollte, den Ton der neuen Zeit zu treffen. Die letzten Lebensjahre Harry Frommermanns sind belastet von heftigen juristischen Auseinandersetzungen mit Robert Biberti, der nach der Trennung der Comedian Harmonists 1935 mit den in Deutschland gebliebenen Mitgliedern eine neue Gruppe zusammengestellt hatte, die unter dem Namen Meistersextett recht erfolgreich geworden ist. Ein zermürbender Streit um die Gründungsgeschichte der Comedian Harmonists, um Urheberrechte und Tantiemen. Ein unsägliches Fernduell, das für beide Kontrahenten nicht ohne seelische Verletzungen abgegangen ist, wie zum Beispiel in einem Brief anklingt, der Harry Frommermann im Jahre 1970 per Einschreiben erreicht. Lieber Harry, diese Anrede fällt mir nicht leicht und ich will dir sagen, warum. Ich greife jetzt weit zurück und erinnere dich an einige Vorgänge, die unser persönliches Verhältnis sehr stark berühren. Als wir uns im April 1935 trennten, versicherten wir einander mit Händedruck feierlichst, dass keine der beiden Gruppen dem anderen Teil in der ganzen Welt jemals Schwierigkeiten in der Führung des in jahrelanger gemeinsamer Zusammenarbeit errungenen Namens Comedian Harmonists bereiten würde. In Wahrheit hattet ihr wenige Tage zuvor diesen Namen in Paris rechtskräftig für euch allein eintragen lassen, was uns für unser Auslandsgeschäft unermesslichen Schaden zufügte. Im Mai 1947 erhielt ich durch den damaligen Intendanten des RIAS das Angebot, im Sender in leitender Stellung gehobene Unterhaltungsmusik mitzuarbeiten. Du nutztest deinen damaligen Einfluss als sogenannter amerikanischer Überwachungsoffizier unter anderem insofern aus, als du mir diese einmalige Chance zunichte machtest, übrigens mit Begründungen, deren eine darin gipfelte, dass du mir eine gewisse Verbindung zur Nazi-Gestapo unterstelltest, was eine aus den Fingern gesogene, unerhört schwere Beschuldigung darstellte. Dass du es weißt, Harry, ich bin Verfolgter des Nazi-Regimes. Ein Streit zwischen den beiden Veteranen, der sich noch über Jahre hinziehen sollte. Jahre, in denen die Musik der Comedian Harmonists im Zuge einer diffusen Nostalgiewelle wieder populär wurde. Noch 1975, als sich der Dokumentarfilmer Eberhard Fechner daran machte, die Lebensgeschichten der Ensemblemitglieder zu erkunden, herrschte in der Korrespondenz zwischen Robert Biberti und Harry Frommermann ein gereizter Ton. 4. September 1975, Harry M. Frohmann. Herrn Robert Biberti, Berlin-Charlottenburg, Schlüterstraße 55. Lieber Bob. Zunächst danke ich dir für die Übermittlung meiner Anschrift an Herrn Fechner. Es dürfte auch in deinem Sinne sein, der Öffentlichkeit gegenüber das harmonische Bild des Ensembles gewahrt zu sehen. Widersprüche in der Gesamtdarstellung würden ähnlich dem Gezeter bei den Beatles seinerzeit abträglich sein. Daher, entweder A. Sagen wir wahrheitsgemäß, wie sich die Gründung und die Entwicklung der Comedian Harmonists vollzog. Oder B. Du beharrst auf der Linie deiner so oft irrigen und sich widersprechenden Versionen, die du über die verschiedenen Medien lanciertest. An dir liegt es jetzt, mir mitzuteilen, ob du dich endgültig zur wahren Gründungsgeschichte der Comedian Harmonists bekennen willst. Lieber Harry, dein Wunsch, die Gründung und Entwicklung der Comedian Harmonists wahrheitsgemäß zu schildern, ist selbstverständlich berechtigt. Hierzu gehört unabdingbar, dass ich als Mitgründer anerkannt werde. Mein Anspruch resultiert aus Fakten, die du eigentlich kennen und würdigen solltest. Ich war bereits 7 Jahre vor den Comedian Harmonists ununterbrochen am Theater. Und es war ein Theater bitteren Kampfes um die Existenz. Ein Kampf, der mir Erfahrungen zuteil werden ließ, die nicht nur mir später nutzten. Eine Frage, Harry, die arrogant klingen mag. Bist du davon überzeugt, dass du damals ohne mich vorangekommen wärst? Deine Verdienste um die Comedian Harmonists sind im Übrigen unstreitig. Hier denke ich in erster Linie an deine reizvollen Arrangements, die noch heute oder gerade heute wieder eine erstaunliche Wirkung haben. Arrangements, mit denen du dir bezüglich ihrer oftmals überraschenden Farbigkeit sehr viel Mühe gemacht hast. Deine Musikalität auf unseren Platten und auf der Bühne bedürfen keiner besonderen Erwähnung, wenngleich ich in letzterer Beziehung eine Einschränkung machen muss. Es war am 29. März 1931 im Fern-D-Zug Berlin-Amsterdam, als die anderen Kollegen im Speisewagen mich veranlassen wollten, deiner Entfernung aus dem Ensemble zuzustimmen. Grund? Deine übertriebene Gestik, Klammer Faxen, in unseren Konzerten. Über meine Einstellung zu diesen Plänchen brauche ich dich nicht weiter aufzuklären. Deine versöhnliche Wendung im letzten Brief veranlasst mich zu dem Vorschlag, doch einmal hierher zu kommen. Du könntest, falls du willst, bei mir wohnen und ich wäre bereit, dir in jedem hier genannten Punkt Fragen zu beantworten, respektive überzeugende Beweise zu liefern. Ansonsten sehe ich keinen Grund, dir nicht alles Gute zu wünschen und grüße dich. Harry M. Frohmann am 18.09.1975. Lieber Bob, meinst du nicht auch, wir alte Herren sollten endlich, trotz verschiedener Meinungen, die Streitaxt begraben und eher aus den positiven Dingen das Bestmögliche herausholen? Wir würden sonst mit endlosen Streitereien »Du hast, ich hab« etc. kaum ein Ende finden. Darum mein Vorschlag, wir einigen uns auf den Nenner, Jugendsünden sollten begraben sein, selbst wenn es den einen oder anderen von uns wurmt. Zum Vorschlag Berlin-Besuch. In circa 2 Wochen muss ich aus gesundheitlichen Gründen für 3 Wochen zur Kur. Ein Trip und Aufenthalt in Berlin würde mich im Moment finanziell überfordern, leider. Aber im Prinzip haben wir uns, und das ist das Wesentliche, geeinigt, dass wir der Wahrheit die Ehre geben wollen. Von dieser Linie, weil Tatsachen, gehe ich nicht ab, lieber Bob. Abschließend, mein letzter Tag in Bremen ist der 3. Oktober. Ich würde mich freuen, von dir im obigen Sinne zu hören, um Herrn Fechner meine endgültige Zusage vor der Abreise zukommen zu lassen. Ab circa 24.10. bin ich wieder daheim. Nur noch wenige Wochen hat Harry Frommermann zu leben, als er unmittelbar vor seiner Abreise zur Kur eine kurze Notiz an einen Freund schickt. 2.10.1975. Heute nach 6 Uhr rief zu meinem größten Erstaunen Biberti an. Er ist einverstanden damit, in Zukunft davon abzusehen, sich Gründer bzw. Mitgründer, auf letzterem bestand er noch in seinem letzten Brief, zu nennen. Ich könne jetzt endgültig meine Zusage beim NDR geben. Das Undenkbare ist geschehen. Nicht nur geeinigt haben sich die beiden Kontrahenten, sie haben, egal wie kurz, miteinander gesprochen. Wäre jetzt vielleicht sogar das möglich gewesen, was frommer Mann noch unlängst skeptisch und nicht ohne Selbstironie von sich gewiesen hatte? Ein Comeback, ein Revival, zu dem der Berliner Bezirk Tiergarten einladen wollte? Es gab weder ein Comeback noch ein Treffen. Harry Frommermann starb, nur wenige Tage nach seiner Rückkehr aus der Kur, am 29. Oktober 1975 in Bremen. Erika von Späth, seine Partnerin der letzten Jahre, lebte bis 1998. Ihr Sohn Erik erinnert sich an ein ungleiches, glückliches Paar. Sie haben die Jahre, die sie zusammen hatten, sehr genossen. Sie waren ein sehr gegensätzliches Paar. Also meine Mutter hat sich sehr früh durchbeißen müssen alleine mit mir als kleinem Kind. Hatte zwar die Unterstützung natürlich von meinen Großeltern, aber eine alleinerziehende Mutter, was heute durchaus normal ist, war damals eben 1955, 60 überhaupt nicht normal. Und zumal es ja eine frei gewählte Entscheidung meiner Mutter war, also nicht verwitwet oder ähnlich. Und sie hat eben als Geschäftsfrau sich sehr durchbeißen müssen. Und im Gegensatz dazu, oder Harry eben als Antipode dazu, dieser etwas, ja, dieser Künstlertyp, etwas weich, das ist jetzt nicht negativ belastet, dies war ich, aber einfach ein völlig anderer Mensch. Und es war eigentlich, ich möchte fast sagen, eine Ehe, die zumindest zu damaligen Verhältnissen verkehrt rum war, weil meine Mutter hat gearbeitet, morgens früh aus dem Haus, mittags kurz wieder an der Burg essen, dann das Kind noch mit abfüttern, das war ich, dann Harry, der hat also für uns gekocht damals, hat auch Einkäufe gemacht, gekocht und hat sich dann also von 2 bis 5 nachmittags hingelegt und dann hat er eben das Abendessen vorbereitet, hat sich immer noch 2 Brote extra mitgeschmiert, die hat er dann auf dem Brettchen mit hochgenommen und die hat er dann eben ja, nachts zwischen 12 und 1 da gegessen und muckelte da also immer bis 2, 3 nachts rum. Aber es hat mir auf alle Fälle immer geschmeckt und schmeckte besser als das, was meine Mutter kochte. This is Harry Frohman speaking. Die letzten Lebensjahre des Comedian-Harmonist Harry Frommermann in Bremen. Ein Feature von Michael Augustin und Walter Weber. Gib mir den letzten Abschiedskuss. Erzähler Ulrich Nöten. Ton und Technik Heike Langguth und Claudia Jira. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Redaktion Michael Augustin. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen und dem Deutschlandfunk aus dem Jahre 2004. Die Autoren bedanken sich bei Ilse Eilers, Jürgen Wehrmann, Andreas Wellen, Erik von Späth, dem Bremer Rundfunkmuseum sowie bei Theo Niemeyer und dem Comedian Harmonists Archiv. This is Harry Frohman. Thank you for listening and I hope you enjoyed this little sample. Schluss. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.